Bismillah, salatu wassalam ala Rasulullah. Amma ba'du, wir machen weiter mit der nächsten Frage, der Nummer 101, wo es heißt, was ist der Beweis der Unnachahmlichkeit des Korans? Oder dass der Koran ein Wunder ist, dass ihn keiner nachahmen kann, dass ihn keiner das Gleiche hervorbringen kann. Und er sagt, der Beweis ist, dass der Koran in einer Periode von mehr als 20 Jahren offenbart wurde, in der er die Sprachgewandten und Einflussreichen auf den höchsten Niveau der Rhetorik herausforderte. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so sollen sie doch eine Aussage gleicher Art beibringen oder hervorbringen, wenn sie wahrhaftig sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann bringt doch 10 ersonnene Suren bei, die ihm gleich sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann bringt doch eine Sura bei, die ihm gleich ist. Also, es geht hier darum, dass der Koran in einer Periode von 20 Jahren an die Personen herabkam, die an höchstem Niveau der Rhetorik, Didaktik, Stilkunde herabkam, deren Sprachgewandtheit makellos war, deren Spezialität eben genau diese Sache war, die, als sie den Koran hörten, nicht wussten, was es ist. Sie konnten unterscheiden, wenn jemand ein Gedicht ersonnen hatte, wenn jemand ein Zauberer war oder sonst irgendwelche komischen Worte von sich sprach. Aber sie wussten, sie konnten das nicht mal zuordnen, geschweige denn, dass sie das Gleiche hervorbringen können. Denn der Koran hat sie herausgefordert in verschiedenen Stufen. Er sagte, wenn ihr sagt, dass es etwas erfunden ist, dann bringt doch das Gleiche. Und sie konnten nicht. Dann wurde das Ganze verringert. Bringt doch 10 Verse wenigstens. 10 Verse, 10 Suren der gleichen. Konnten sie nicht. Und der Koran und Allah subhanahu wa ta'ala fordert sie raus. Okay, ihr konnt nicht das Gleiche, konnt nicht mal singen, dann bringt doch eine einzige Sura, die ihm gleich ist. Ja, was, wenn wir schauen, die kleinste Sura, was ist das? Inna a'tayna kal-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. 3 kleine Verse, 1 Zeile ist das. Und selbst das konnten sie nicht hervorbringen. Wer? Die Meister in der Sprache. Die, als wenn sie Kampf führen wollten, erstmal die besten Dichter hervorbrachten von ihren Völkern. Und wenn einer da gewonnen hatte, hat sich das andere Volk ergeben, subhanallah. Das muss man sich mal vorstellen, dass ihre Spezialität die Sprache war, die Spezialität genau diese Sache war, womit der Koran eben gekommen ist. Und er sie genau in diese Sache herausforderte. Und subhanallah, alle Propheten kamen so. Sie kamen genau mit dieser Sache, worin deren Volk eine Spezialität war, und er forderte sie raus, damit die Wissen unter ihnen, dass sie das erkennen, wie zum Beispiel bei Musa a.s., als sie sich alle versammelt hatten, die ganzen Zauberer von weit und nah gekommen sind, an dem Tag der Versammlung, und sie waren alles Meister in ihrer Kunst, und sie ihre Stöcke und Seile warfen und sie die Augen der Leute verzauberten, aber als dann Musa seinen Stock warf, erkannten sie, dass es keine Zauberei war, denn sie wussten, was Zauberei ist. Und dann haben sie sich alle niedergeworfen zu Allah subhanahu wa ta'ala und sich ergeben, subhanallah. Und genauso kam der Koran zu den Meister dieser Leute. Und sie waren diese Meister in dieser Sache, aber sie konnten nicht eine einzige gleiche Sache herausbringen. Und das aus Hochmut. Sie wussten, dass das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die Wahrheit ist, aber aus Hochmut wollten sie das nicht annehmen. Und er sagt hier weiter, aber sie können es nicht erreichen, trotz ihrer Bemühungen, mit allen Mitteln ihn zu widerlegen, obwohl die Buchstaben und die Worte des Koran ihre Muttersprache sind, womit sie kommunizieren, konkurrieren und prahlen, und das ist, was ich erwähnt hatte. Dann klärt sie der Koran über ihre Unfähigkeit und die Sichtbarkeit der Unnachahmlichkeit des Korans auf, wo es heißt, sag, wenn sich die Menschen und die Dschinn zusammentäten, um etwas hervorzubringen, was diesem Koran gleich wäre, sie brächten nicht seinesgleichen bei, sie könnten es nicht machen, auch wenn sie einander Beistand leisten würden. Auch wenn die ganzen Menschen, die ganzen Dschinn zusammenkommen, um auch nur einen einzigen Vers vom Koran hervorzubringen, so wie es vom Koran hervorgebrachte, so könnten sie das nicht. Subhanallah. Und der Gesandte Allah sagte, es gibt keinen Propheten, der mit einem Wunderzeichen nicht unterstützt wurde, das die Menschen zum Glauben an seine Botschaft antrieb. Ich bin nur derjenige, auf den eine Offenbarung von Allah heruntergeschickt wurde. So hoffe ich, dass ich am Tag der Auferstehung derjenige unter ihnen werde, der die größte Anzahl an Anhänger hat. Also er sagt hier nochmal, dass jeder Prophet mit einem Wunder gekommen ist. Und er sagt, unzählbar sind die Wissenschaftler, die über die verschiedenen Aspekte und der Unnachahmlichkeit des Korans, das sind die Wunder des Korans eigentlich, in Bezug auf seine Worte, Bedeutung, vergangen und verborgen Geschichten geschrieben haben. Sie haben nur das erreicht, was ein Spatz mit seinem Schnabel aus dem Meer entnehmen kann. Subhanallah. Das heißt, so viele sind gekommen. Ich meine, wir sind über 1400 Jahre, 1400, 42 Jahre inzwischen schon, subhanallah, länger. Und bis jetzt konnte keiner das Gleiche hervorbringen. Bis jetzt konnte alles, was im Koran vorhanden ist, hervorbringen an Wundern. Viele haben davon geschrieben, wie er hier erwähnt, aber sie konnten nur so viel herausbringen, wie ein Spatz einem Schnabel aus dem Meer entnehmen konnte, auch an Wasser. Subhanal Malik. Und das ist eine gewaltige Sache, meine lieben Geschwister. Wenn wir das verstehen, dass der Koran das ewige Wunder ist und die ewige Herausforderung gleichzeitig, so verstehen wir inshallah ta'ala, dass das eine gewaltige Sache ist. Aber diese Sache mit dem Wunder verstehen bei Allah nur diejenigen, die die arabische Sprache, und zwar Fusha, nicht die Dialekte. Die Fusha, die höchste Sprache von Fusha verstehen. Mit ihrer Rhetorik, mit ihrer Stilkunde, mit ihren Feinheiten und Prämissen und essentiellen Regeln, die der Koran auch teilweise bricht, weil die meisten Regeln, hauptsächlich die Regeln aus dem Koran entnommen worden sind, subhanallah. Selbst Nicht-Muslime, wenn sie sprachlich eine Sache belegen wollen, nehmen sie Beweise aus dem Koran, subhanallah. Denn sie können auch nicht leugnen, dass das sprachlich gesehen auf jeden Fall eines der höchsten Niveaus hat, wenn nicht das höchste sogar, was die Nicht-Muslime sagen. Auf jeden Fall, meine lieben Geschwister, der Koran, keiner kann ihn nachahmen und er ist eine ewige Herausforderung, das ewige Wunder vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum.